Ich lese nun den Bibeltext für die Predigt. Er steht in der Bibel im Römerbrief im Kapitel 7 und es sind einige ausgewählte Verse. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Gründer und Pastor von Nordstern und es geht heute um Spider-Man. Und wir haben ja unsere Superheldenreihe, zwei haben wir schon hinter uns, den Iron Man hatten wir schon und den Batman. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, Lego hat extra für unsere Superheldenreihe so eine kleine Serie aufgelegt und die Superheldenfiguren kreiert und so können wir die jetzt auch alle zeigen. Also letzte Woche ging es um Batman, davor um Iron Man, heute ist eben Spider-Man dran. Wir haben noch drei weitere in den nächsten Wochen, aber heute ist eben Spider-Man. Ich habe in unserer Verkleidekiste zu Hause, wo für unsere beiden Mädels so Verkleidungen drin sind, sogar ein Spider-Man-Kostüm gefunden und ich habe geguckt, ob es mir passt, aber es sieht ehrlich gesagt ein bisschen albern aus. Ich kann nur durch den Mund gucken und ich dachte, das ist ein bisschen blöd, die ganze Zeit nur so durch den Mund zu predigen. Das mache ich nicht. Aber der Spider-Man, hier ist er hinter uns und ich nehme an, der ein oder andere von euch kennt die Figur und Superheldenreihe bei einer Kirche. Warum machen wir eigentlich sowas? Warum machen wir Wecke den Helden in dir, Superhelden hier im Gottesdienst? Hat das eigentlich irgendwas mit Glauben und mit Kirche zu tun? Also ich glaube, dass diese Superhelden-Geschichten alle Geschichten sind, die über uns Menschen ganz schön viel erzählen. Die Superhelden sind für mich so etwas wie Karikaturen von uns Menschen. Eigentlich überzeichnete Persönlichkeiten mit Sehnsüchten oder mit Problemen, mit denen sie kämpfen, mit denen wir auch alle kämpfen, nur sie machen das alles irgendwie nur viel, viel stärker, weil es sind ja Superhelden. Und irgendwie sind sie dann auch Helden und kriegen das irgendwie durch ihre besonderen Fähigkeiten, die sie vielleicht haben, überwunden. Aber ich glaube, diese Stories von den Superhelden sind eben Geschichten von uns und betreffen unser Leben ganz, ganz intensiv. Wir haben bei den letzten beiden Sonntagen was gemacht bei Iron Man über die Sehnsucht nach Sicherheit und wie er eigentlich ein Bild dafür ist, wie wir alle nach Sicherheit uns sehnen und wie wir diese Sicherheit in uns selbst suchen, aber eigentlich in Gott finden können. Und bei Batman haben wir gesehen, seine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die aus seiner Geschichte herausschreit, die eigentlich eine Geschichte über unsere eigene Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist, danach, dass wir wollen, dass die Ungerechtigkeit, die in unserem Leben passiert ist oder die vielleicht in der Welt passiert, aufhört. Und Batman war einer, oder Batmans Geschichte ist, dass er Selbstgerechtigkeit übt, eigentlich nur zurückschlägt. Und wir haben gesehen, im Glauben finden wir da eine andere Antwort, die noch viel stärker ist als die Kräfte eines Superhelden. Heute ist es eben Spider-Man. Spider-Man ist der erfolgreichste Marvel-Comic-Held. Es gibt ja so bei den Comics so zwei, bei den Superhelden so zwei große Gruppen. Das ist DC Comics und Marvel. Und Marvel, also Batman und Superman, so die ganz bekannten großen, das ist alles DC. Und Marvel, der bekannteste Superheld von Marvel, also zumindest was die Verkaufszahlen und die Einschaltquoten bei irgendwelchen Filmen und so weiter angeht, der bekannteste Held von Marvel ist also der Spider-Man und der Erfinder Stan Lee hat ihn 1962 kreiert und die Geschichte ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Der kleine junge Peter Parker, der ohne Eltern als Waise bei seinem Onkel und seiner Tante aufwächst, entdeckt dann irgendwie und merkt, wird irgendwie immer wieder zu diesem Spider-Man und rettet die Welt und zumindest New York, die Stadt, in der er lebt, indem er da mit so Spinnennetzen durch die Gegend fliegt und den Bösewichten und Monstern, die sich da so auftun, Einhalt gebietet. Und das glaube ich, Thema, was Spider-Man ganz, ganz intensiv, mehr als alle anderen Superhelden, so, was man als Überschrift über seinen Charakter schreiben könnte, ist die Sehnsucht nach Identität. Die Sehnsucht nach Wert. Wer bin ich? Es ist irgendwie so diese Sache mit der Maske. Bei Spider-Man ist es fast mehr als bei allen anderen Superhelden ganz wichtig, dass keiner weiß, wer das ist. Noch nicht mal seine engsten, vertrauten Freunde oder seine Geliebte. Ihm ist es ganz, ganz wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen seinem Alter Ego, nämlich Spider-Man, und seiner wahren Identität, Peter Parker. Und deshalb zieht er immer diese Maske auf. Und seine Maske ist ja auch zu, ne? Anders als bei anderen Superhelden, wo man Teile des Gesichts noch sehen kann. Und er hat quasi wirklich zwei sehr voneinander getrennte Identitäten. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht von uns allen eigentlich vielleicht so ein bisschen, also dass da drin eine Sehnsucht zum Ausdruck kommt, die viele Menschen haben. Nämlich eigentlich vielleicht so ein bisschen noch jemand anders zu sein. Eigentlich so eine Art andere Identität, zumindest zu träumen, die wir sein könnten, die wir aber nicht sind, die nicht der Realität entspricht. Und es gibt einen Mann in der Bibel, den ganz ähnliche Dinge beschäftigt haben, der heißt Paulus. Und den Text über ihr habt eben die Passage gehört, über wo er mit diesen Fragen kämpft. Wie ist das eigentlich, dieser Unterschied zwischen der Realität, wie ich wirklich bin, und dem, wie ich eigentlich sein möchte? So der Unterschied zwischen meiner Wirklichkeit und dem Traum von dem, wie ich eigentlich selber gerne wäre. Und ich möchte gerne von beiden, also von Spider-Man, Peter Parker und von Paulus heute euch ein paar Gedanken weitergeben über die Frage, die mich persönlich ziemlich intensiv auch beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Und ich habe zwei Punkte. Diejenigen, die öfters bei Nordstern sind, die denken sich jetzt, was ist denn jetzt eigentlich los? Zwei Punkte? Das geht ja. Das Geschehen noch Zeichen und Wunder. Normal haben wir immer drei Punkte. Aber ich habe gedacht, wir sind ja eine Kirche, die jung ist und Innovation mag. Wir wollen noch mal was anders machen. Also heute haben wir zwei Punkte. Der erste ist vergiftet und der zweite ist versöhnt. Vergiftet, versöhnt. Erstens, vergiftet. Also die Story von dem Spider-Man oder von dem Peter Parker, wie er eigentlich zu Spider-Man wird, ist, dass er als kleiner Junge oder als Teenager mit seiner Schule einen Besuch macht in so einem wissenschaftlichen Labor. Da wird mit Tieren experimentiert und da gibt es so mit Radioaktivität behandelte Spinnen. Und es passiert also irgendwie, dass eine dieser Spinnen sich doch irgendwie aus dem Käfig entfernt hat und sich so langsam auf ihn herunterlässt und ihn halt beißt. Und das verändert irgendwie in seinen Genen etwas, sodass er also irgendwie Superkräfte bekommt. Also er merkt, wacht am nächsten Morgen auf und er merkt irgendwie, ich brauche meine Brille ja gar nicht mehr. Ich kann jetzt einfach mal scharf sehen und irgendwie hat er auch besondere Kräfte und er kann irgendwie die Wand hochklettern und an der Decke hängen. Und wenn er so macht, dann kommen sogar so Spinnennetze daraus, mit denen er dann irgendwie über die Hochhäuser fliegen kann. Also die Geschichte von Peter Parker ist, dass ihn eine Spinne gebissen hat und da irgendwie sich was verändert hat und er von Peter Parker zu einer anderen Version von Peter Parker wird und dann findet er halt dieses Kostüm. Und man könnte sagen, dass es so diesen Unterschied gibt bei ihm zwischen diesen beiden Identitäten. Das eine ist der Peter Parker und das andere ist der Spider-Man. Und das eine ist seine ganz normale Realität, mit der er jeden Morgen aufwacht. Er wohnt bei seiner Tante, geht in die Schule. Er ist ein ziemlich schlechter Schüler, ziemlich durchschnittlich. Die Leute lachen über ihn, er wird meistens gehänselt, hat keine wirklich guten Freunde und irgendwie so richtig mit Lernen und so hat er es auch nicht drauf. Also die Realität von Peter Parker ist, dass er eigentlich ziemlich unbeliebt ist. Jemand, der gar nicht so ein heldenhafter Typ ist, der gar nicht so beliebt oder im Mittelpunkt ist. Und dann gibt es seinen Traum, den er dann beginnt zu leben, für den er sich eben dieses Kostüm baut. Und es gibt einen Unterschied zwischen der Realität in seinem Leben, nämlich, dass er klein, unbeachtet, bisschen so ein Nerd ist, würde ich sagen, mit seiner Brille und so und in die Schule geht und irgendwie von den ganzen Mädels die werden immer von den anderen Jungs geliebt und die mögen ihn nicht so. Und auch besonders die eine, die er ganz besonders mag, mag ihn gar nicht so richtig beachten. Und den Traum, den er dann lebt, wenn er sein Kostüm anzieht, wenn er seine Identität wechselt, weil dann wird er zu dem Helden, dem Starken, dem Schlauen, dem, der die ganze Stadt rettet, der beachtet wird, der in allen Medien ist. Und eigentlich ist das so die Version von ihm selbst, die er gerne wäre. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz zwischen Realität und Traum, zwischen Wirklichkeit und Ideal, dass das etwas ist, was wir, glaube ich, auch alle kennen. Ich kenne das. Und ich würde sagen, an der Stelle ist der Spider-Man so etwas wie eine Karikatur von uns allen. In unserem eigenen Leben, in meinem eigenen Leben kenne ich das, dass es meine Realität gibt, wie ich bin, mit all dem, was dazugehört, und dass es so diese Version von mir gibt, die ich gerne wäre. So die Version von Stefan Pus, die ich auch selber gerne glauben würde, die ich vielleicht auch selber anderen am liebsten zeige, viel lieber als die tatsächliche Realität, und die ich gerne wäre. Und es gibt immer wieder diese Momente im Leben von Peter Parker, wo er dann morgens aufwacht und merkt, ich bin halt doch nicht wirklich Spider-Man, sondern ich bin halt doch der normale Peter Parker. Und diese Momente gibt es in meinem Leben auch. Das sind ernüchternde Momente, wo ich irgendwie merke, ja, du bist halt doch nicht die Version von Stefan Pus, die der starke Ehemann ist oder der vorbildliche Vater, der er gern wäre, oder der, wie auch immer, Leiter, Pastor, wie auch immer, alle die Rollen, die man so in seinem Leben spielt. Und die man natürlich irgendwie auch gut spielen will. Ich meine, keiner ist ja absichtlich blöd, sondern man möchte ja auch ein guter irgendwie sein. Beliebt, bekannt, weise und sowas alles. Aber die Realität ist leider davon doch irgendwie auch entfernt. Die Realität ist das nicht. Und das ist genau das, was Spider-Man für mich darstellt. Diese Spannung zwischen Sein und Schein in den zwei Personen. Und ich glaube auch, dass unsere Stadt Frankfurt zu dieser Spannung noch mehr beiträgt. Unsere Stadt lebt doch davon, dass wir uns alle noch ein bisschen mehr besser machen, als wir sind, oder? Dass wir alle uns noch so ein bisschen als noch kompetentere Mitarbeiter oder als noch hübschere Menschen oder wie auch immer. Wenn unsere Stadt ist nicht so eine, die sagt, ach, ist nicht so entscheidend, wie du rüberkommst, sondern das ist ganz schön wichtig, wie man hier so sich darstellt, wie man auf andere wirkt. Das hat ja auch eine Auswirkung auf, ne, wenn mein Chef so von mir denkt oder so, das macht ja einen Unterschied. Oder ob der potenzielle Partner, den ich kennenlerne auf einer Feier, mein wahres Ich sieht mit all den Schwächen oder die schöne Version, die ich am liebsten gerne zeigen möchte. Und ich glaube, dass unsere Stadt so eine Stadt ist, die das noch verstärkt. Und es ist nicht umsonst, dass unsere Superheldengeschichten, besonders Spider-Man, in einer Großstadt spielen. Das sind ganz urbane Geschichten, alle. Superman, Spider-Man, Iron Man, sind alles Großstadtgeschichten. Und ich glaube, es liegt ganz besonders daran, dass Großstädte irgendwie so das noch mehr fördern. Dass wir Masken anziehen, dass wir so dieses Bild von uns selber, die Version von uns kreieren, die dann noch ein bisschen netter, schlauer, stärker, beliebter ist, als wir selber sind. Und es ist ganz schön schwer, sagen immer wieder Leute, wo kann ich denn eigentlich mal ehrlich derjenige sein? Wo kann ich denn mit meiner tatsächlichen Realität von mir selber hin? Wo finde ich eigentlich Momente, wo ich mit mir, wie ich eigentlich wirklich bin, mal umgehen kann? Ich glaube, dass das genau das ist. Robbie Williams hat ein Lied geschrieben, was interessanterweise enorm ehrlich in diesem Punkt ist. Im Refrain heißt es da, "You think that I'm strong, you're wrong." Also, ihr glaubt alle, dass ich stark bin, ne? So wie ich hier auf der Bühne stehe, großer Musiker und Star. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin das gar nicht. Es gibt das hier von mir. Ich bin gar nicht so stark, wie ich vielleicht wirke. Dietrich Bonhoeffer, der ein unter dem Nationalsozialismus verfolgter Pastor und Theologe, hat ein Gedicht geschrieben mit der Überschrift "Wer bin ich?". Und da drin heißt es, Wer bin ich eigentlich? Der oder jener? Und er macht sich in diesem Gedicht Gedanken darüber, bin ich wirklich so gut, wie anderen von mir sagen, oder bin ich eigentlich das gar nicht? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor sich schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt in mir Spott. Genau diese Diskrepanz, die Bonhoeffer selber empfindet, und die, glaube ich, in dieser Stadt ganz viele Menschen empfinden, für die steht Spider-Man. Und genau das ist es auch, was Paulus in diesem Text, der eben vorgelesen wurde und aus dem ich euch jetzt ein paar inspirierende Gedanken aus der Bibel weitergeben möchte, da spricht er auch drüber. Wenn ihr Lust habt, guckt bitte mit mir da rein. Vers 15 bis 25, das steht ja auch abgedruckt in den Programmheften. Paulus spricht genau über diesen Zusammenhang. Und ich glaube, nicht nur Paulus, sondern viele, viele Menschen, die in der Bibel vorkommen, die was da geschrieben haben, die sprechen über diesen Unterschied zwischen der, wie wir eigentlich gern wären, und der tatsächlichen Realität. Und er schreibt ja hier in Vers 15, ich verstehe mich selbst nicht, warum ich so handle, wie ich eigentlich handle. Und dieser ganze Text ist irgendwie von dieser Dialektik, dieser Spannung geprägt, was dann in Vers 15 im zweiten Teil steht. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Oder in Vers 19 heißt es nochmal, ich tue nicht das Gute, was ich tun will, sondern ich tue das Böse, was ich eigentlich gar nicht tun will. Also er drückt das ganz stark aus. Es gibt so diesen Unterschied zwischen meiner Realität, was ich gar nicht will, aber wie ich wirklich bin, und zwischen dem, wie ich gar nicht wäre, aber was ich gar nicht erreiche. Und er sagt zwar, das ist der Unterschied zwischen ich möchte das, ich will das, aber ich bin das. Und obwohl er das wirklich will, ne, also er sagt ja hier in Vers 18 im zweiten Teil, obwohl es mir gar nicht an Wollen fehlt, also es ist nicht so, dass ich nicht besser gern wäre, ich streng mich an, ich will das richtig, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin das nicht. Ich bin nicht diese gute Version von mir, die ich eigentlich gern wäre. Und in Vers 18 nennt er den Grund. Da ist er ganz ehrlich. Er sagt, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Vergiftet. Also es gibt da etwas in ihm, was er sagt, was er eigentlich gerne los wäre, was er eigentlich gar nicht mag. Aber es ist irgendwie da, wie als wäre man von einer Spinne gebissen. Irgendwas ist da drin, was dazu führt, dass wir das tun. Und in Vers 20 wird es noch ein bisschen klarer, da sagt er, da handelt also nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also er gibt der Sache einen Namen. Es gibt etwas in seiner DNA, so nimmt er das zumindest wahr, was vergiftet ist. Was irgendwie nicht mehr so ist, wie es eigentlich mal gedacht war. Sondern was so ist, dass es dazu führt, dass er es nicht hinkriegt, so zu sein, wie er gern wäre. Und das ist ziemlich ehrlich. Und das ist für mich einer der ersten wirklich schönen Punkte am christlichen Glauben. Dass der christliche Glaube etwas ist, wo Paulus für mich wirkt in dem Moment, als würde er die Maske mal abziehen. Als würde er mal sagen, hey Leute, wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind, die Version von uns, die wir vielleicht in den Momenten merken, wo kein anderer mehr zuguckt, dann sind wir so, oder? Also ist zumindest das, was Paulus versucht hier zu sagen. Es ist sehr, sehr ehrlich. Er spricht über sich und zwar nicht über das, wie er wirklich gern wäre, sondern er sagt, das ist doch die Realität von mir. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ja, manchmal kriege ich es vielleicht hin, den schönen, netten, Bekannten zu spielen, aber in Wirklichkeit bin ich das nicht. Es ist ehrlich und es ist zweitens auch sehr drastisch, oder? Also er sagt nicht nur, ja okay, hin und wieder passiert mir dummerweise auch mal was Blödes und das kann man sich ja hinterher auch für entschuldigen, dann ist in Ordnung. Nein, also es ist schon abgefahren, was er sagt. Er sagt, meine ganze Natur, irgendwie alles an mir ist doch so. Manchmal kriege ich es irgendwie unterdrückt, ja, aber irgendwie ist das tiefer. Es ist nicht nur manchmal ein Hups, dass wir nicht so sind, wie wir gern wären, sondern es ist das, was eigentlich tief aus uns herauskommt. Peter Fox, ein Künstler aus Berlin, den ich sehr mag, hat ein tolles Album geschrieben, Stadtaffe. Und in diesem Album gibt es ein Lied, das heißt Das zweite Gesicht. Und darin drückt er genau das aus. Er sagt, ein Biest lebt in deinem Haus. Du schließt es ein, es bricht aus. Das gleiche Spiel jeden Tag, vom Laufstall bis ins Grab. Ein Biest lebt in deinem Haus. Du schließt es ein, es bricht aus. Es kommt durch jede Tür und es wohnt bei dir und bei mir. Das ist genau das. Also er als Künstler drückt das aus und ist auch irgendwie sehr ehrlich und sagt, es gibt etwas in uns, und das sind wir auch. Vielleicht sind wir das sogar mehr als alles andere. Das ist gar nicht so toll, wie wir gern wären. Das ist das, was Paulus hier versucht zu sagen. G.A. Chesterton, Jared hat mir ein tolles Zitat geliefert in einem Gespräch vorgestern, ein Autor und Soziologe, ziemlich bekannter Typ, wurde einmal gefragt von einer Reporterin, was ist eigentlich das größte Problem in der Welt? Was ist eigentlich los? Was ist das größte Problem in der Welt? Und sie haben wohl irgendwie mit dieser Zeitung, die haben eine Umfrage bei ganz verschiedenen Leuten gemacht und haben ihn gefragt, sag mal, was ist eigentlich deine Antwort auf diese Frage? Was ist eigentlich das größte Problem in der Welt? Und er hat dann ganz, ganz schlau zurückgeschrieben, hat einfach nur geantwortet und hat gesagt, ich bin es. Punkt. Ich glaube, das ist die Erkenntnis, zu der Paulus hier kommt. Und das ist, glaube ich, auch die Geschichte eigentlich von Spider-Man. Spider-Man möchte gerne die Welt retten. Und er hat da irgendwie auch so ein paar Kräfte, die ihm dabei helfen. Und er rennt den ganzen Tag rum und hilft anderen Leuten bei ihren Problemen. Aber wenn er nach Hause kommt und seine Maske auszieht, kommt er mit seinen eigenen Problemen nicht klar. Und selbst wenn er das dann ist, verstrickt er sich in Dinge, die ihm ständig passieren, die gar nicht so toll sind. Er kriegt zwar ein paar Helden auch besiegt, aber es passieren auch viele Dinge, die gar nicht so heldenhaft sind. Die Geschichten von Spider-Man sind gar nicht so glorreich. Oft geht irgendwas schief oder oft ist er auch nur von Rache getrieben oder so etwas. Christlicher Glaube, das zeigt Paulus hier, ist, wir können ehrlich damit umgehen. Das ist der erste Schritt. Sich einzugestehen, ja, vielleicht könnte man über mein Leben auch diese Überschrift, da ist irgendwie etwas vergiftet worden, drüber schreiben. Da ist etwas so, wie es eigentlich gar nicht gedacht wäre. Und die Geschichte von Spider-Man ist doch auch die Geschichte davon, von uns Menschen vielleicht, und eigentlich ist es die Geschichte aller Superhelden, dass wir doch eigentlich gerne, dass wir eigentlich merken, wir sollten vielleicht sogar anders sein. Eigentlich so dieses Problem, was Paulus hier beschreibt, dass da so viel Schlechtes passiert, was dieser Chesterton sagt, ne, ich bin es, eigentlich war das doch, es wäre doch besser, wenn wir nicht so wären, oder? Wenn wir nicht das größte Problem in unserem eigenen Leben oder vielleicht sogar in der ganzen Welt wären. Sonst wäre doch besser, wenn wir so wären. Wäre doch wirklich auch gut, wenn wir alle so wären, wie wir es gerne wären. Das wäre für die Welt irgendwie besser, oder? Aber irgendwie sind wir es nicht. Weil da etwas sich verändert hat, was eigentlich gar nicht so gedacht war. Und das ist das, was die Bibel mit Sünde beschreibt. Dass wir Menschen eigentlich als Menschen gedacht waren, die perfekt waren. Aber es sich verändert hat. Da ist etwas passiert, was wie so ein Spinnenbiss oder ein Schlangenbiss ist passiert und es hat sich was verändert. Da ist eine Veränderung ins Negative passiert. Und dann in Vers 24, ich liebe diesen Vers, denke oft selber daran, wenn ich diese Momente wie Peter Parker ohne Maske habe. Vers 24 in Römer 7, wo dann steht, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Und dann ist es fast wie ein Schrei. Wird mich denn niemand aus diesem Elend befreien? Hat das nicht irgendwann mal ein Ende? Das ist doch schrecklich. Und in diesem Schrei stecken für mich zwei Fragen. Wie kann ich denn damit umgehen, dass es so ist? Also, wie komme ich mit der Realität klar, dass es so ist? Und zweitens, gibt es eigentlich eine Hoffnung, dass das irgendwann mal Wirklichkeit wird? Gibt es tatsächlich Hoffnung, dass wir anders werden können? Punkt 1, vergiftet. Punkt 2, versöhnt? Die Antwort von Paulus ist nur einen Vers lang, eigentlich nur ein kleiner Satz. Vers 25. Doch, sagt er, es gibt diese Hoffnung, es gibt es. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Interessant, dass Paulus hier jetzt nicht sagt, doch, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass wir besser werden können. Passt auf, ich erkläre euch, wie es funktioniert. Erstens, ihr solltet bessere moralische Werte haben. Zweitens, ihr solltet mehr Disziplin haben. Drittens, ihr solltet in eine Gemeinschaft hineinkommen, die ihr euch gegenseitig schön auch immer abfragt, ob ihr es auch hinkriegt. Viertens, jetzt strengt euch mal kräftig an. Ja, doch, wir kriegen das hin. Mit genug Moral, Disziplin und all diesen Dingen kriegen wir es auf die Reihe. Da gibt es Hoffnung. Es steckt das Potenzial in dir. Deshalb jetzt komm. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er hier? Er sagt, es gibt eine Hoffnung und die ist tatsächlich schon passiert. Er sagt ja auch nicht, doch, vielleicht gibt es Hoffnung in Gott, sondern er sagt hier, er sagt, Dank für Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also danke kann man ja eigentlich nur etwas sagen für etwas, was schon längst passiert ist, oder? Man kann nicht sagen, danke für etwas, ja, kann man auch, aber danke drückt er hier zum Aus. Hier ist schon längst etwas passiert, was ihm Hoffnung gibt, was ihm sowohl hilft, mit seiner Realität umzugehen, aber auch, was ihm Hoffnung gibt, dass es Veränderung gibt. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Es hat mit diesem Menschen Jesus Christus zu tun. Wir feiern ja heute 25 Jahre Mauerfall. Also wenn ihr nicht hier sitzen, sondern zu Hause vom Fernseher und Nachrichten oder sowas gucken würdet, dann würdet ihr sehen, dass wir mit Berlin heute große Feierlichkeiten sind, mit all den Leuten, Politikern und Künstlern, die damals auch schon dabei waren vor 25 Jahren und dieser Moment war, an den ich mich selber auch noch gut erinnern kann. Ich weiß noch, am 9.11. vor 25 Jahren habe ich draußen gespielt im Garten und meine Mutter hat mich reingerufen und hat gesagt, Stefan, komm, das musst du dir angucken, das ist Geschichte, das musst du sehen. Und sie hat mich vor den Fernseher gesetzt und wir haben diese Bilder geguckt, die wir alle kennen, wo die Mauer aufging und die Trabis durchgefahren sind und die Leute sich in den Armen gelegen haben, die es vorher noch nie gesehen haben und wo irgendwie auf einmal ein ganzes Volk, ein ganzer Kontinent, eigentlich eine ganze Welt etwas gespürt und erlebt hat, was unglaublich war. Dass dieser eiserne Vorhang, der sinnbildlich die Mauer in Berlin war, auf einmal offen ist. Und auf einmal Menschen, die vorher nicht in Freiheit gelebt haben, in Freiheit leben konnten. Da wurden Türen aufgemacht und man konnte auf einmal wieder in Freiheit leben. Und das hat so viel Freude ausgelöst. Es waren Menschen, die vorher in Unfreiheit gelebt haben, hatten auf einmal Freiheit. Zwei Dinge, die eigentlich zusammengehörten, zwei Staaten, Länder, zwei Gruppen eines Volkes, die eigentlich zusammengehörten, die eigentlich zu einem Volk gehörten, waren auf einmal wieder eins, waren wieder vereinigt. Und darauf gucken wir zurück, das ist der Feiertag. Christlicher Glaube ist eigentlich genau das, was heute passiert, die ganze Zeit. Weil wir feiern und glauben, das ist eigentlich Gottesdienst, dass Gott mit uns genau das Gleiche gemacht hat. Dass damals, vor nicht 25 Jahren, sondern vor fast 2000 Jahren, genau das mit Gott und uns passiert ist. Dass zwei Dinge, die eigentlich zusammengehören, nämlich Gott und wir, wieder vereint wurden. Dass es zwischen Gott und uns eine Wiedervereinigung gab. Und dass da eine Mauer, die mal da war, abgebrochen wurde. Nämlich dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Die ganze Idee des christlichen Glaubens ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, weil er wusste, hier ist eine Realität passiert, hier ist etwas vergiftet worden. Hier sind Menschen, die ursprünglich so geschaffen waren, dass sie mit mir ganz eng zusammenleben können, die sich aber aus eigener Verantwortung davon gelöst haben und die so leben wie Spider-Man und in denen ganz viel Schwieriges ist und die, wenn sie ehrlich sind, genau das sagen könnten wie Paulus. der gesagt hat, ich sende meinen Sohn. Und damit mache ich zwei Dinge. Ich sende meinen Sohn, dass er ihnen hilft. Und ich mache damit zwei Dinge. Drüben sitzen auch so viele Leute. Wir müssen mal was überlegen. Vielleicht brauchen wir so zwei. Okay. Er hat zwei Dinge gemacht. Nämlich erstens hat er hier etwas geschenkt. Er hat gesagt, ich möchte euch, die ihr so seid, gnädig sein. Ich weiß, dass ihr so seid und ich will euch dafür nicht verurteilen, sondern ich will euch retten. Ich will euch eure Sünde abnehmen. Ich will euch das Vergiftete auf mich nehmen und ich will am Kreuz euch sagen, dass ich die Konsequenzen übernehme für all eure Schwierigkeiten. Und ich möchte zweitens etwas tun. Ich möchte euch eine Hoffnung geben, dass es tatsächlich anders werden kann. Dass ihr tatsächlich zu Menschen werden könnt, die nicht mehr nur so leben müssen. Aber eben nicht aus Masken tragen, sondern ehrlich, weil sich in euch etwas verändern kann, wenn ihr auf das vertraut, was ich getan habe. Der Kern des christlichen Gedankens ist, dass Gott gesagt hat, okay, ich sehe euch mal so realistisch, wie ihr seid und wie ihr euch vielleicht selber nur selten seht. Ihr seid vergiftet. Es gibt da ein Problem, vor allen Dingen mit mir. Da ist eine tiefe Mauer zwischen uns, eine hohe Mauer, tiefer Graben. Aber ich überwinde den. Jesus hat am Kreuz, ist auf diese Welt gekommen, der Sohn Gottes, um diese Mauer zu überwinden. In Römer 5, also im gleichen Brief, etwas weiter vorne, hat Paulus Folgendes geschrieben. Gott hat uns seine Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist genau das, was Paulus dann zwei Kapitel später zu diesem Vers 25 führt. Danke ich Gott für Jesus Christus, dass er, als ich noch Sünder war, für mich gestorben ist, um mir Gnade zu geben für meine Situation und mir Hoffnung zu geben für meine Zukunft. Gnade für meine Vergangenheit oder meine Gegenwart und Hoffnung für meine Zukunft. Und wir können ehrlich sein vor Gott, denn es gibt Gnade. Es gibt Gnade für all das und es gibt Hoffnung. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, die hier in Vers 24 ausgedrückt wird, wer wird mich denn retten aus diesem Elend? Das ist doch eigentlich der Schrei von uns allen Menschen oder vielleicht sogar von der gesamten Menschheit. Und ich glaube, dass die Antwort eben genau die Person Jesus Christus ist. Es ist nicht, jetzt strengt euch endlich mal an, lebt doch endlich mal so, wie das sein sollte. Hier habt ihr ein paar Regeln. Das ist Religion. So funktioniert Religion überall auf dieser Welt. Dass sie sagt, komm hier, so sollst du moralisch leben und so sollst du auch noch Gutes tun und beten so oft und sowas alles. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr zu besseren Menschen. Aber das funktioniert nicht. In meinem Leben nicht und ich glaube, in der Geschichte hat das auch nicht funktioniert. Überall da, wo Kirche auch angefangen hat, so viel, ganz viel mehr das zu werden, wurde es immer komisch. Sondern Evangelium, Glauben an Jesus Christus bedeutet, sich auf das zu verlassen, nicht was ich selber kann, sondern was er längst getan hat für mich am Kreuz und daraus verändert zu werden. Und das gibt dann Hoffnung dafür, dass ich tatsächlich etwas ändern kann, dass da etwas Neues entstehen kann. Und diese Hoffnung auf eine Veränderung für mich kann schon hier anfangen, aber wird in tatsächlicher Wirklichkeit in dem Moment sein, wo wir Gott erleben, auf der anderen Seite des Todes. Dort wird es irgendwie eine neue Version von mir geben. Gott wird mich erlösen oder uns, die an ihn glauben. Und er wird sagen, ich nehme das alles weg, das Vergiftete, und ich gebe dir etwas Neues. Und dann wird es diese Momente nicht mehr geben, wo wir, wie Paulus hier danach schreien, wie schrecklich ist das alles. Und das kann hier auf dieser Seite des Todes schon anfangen. Wenn man vielleicht diesen Song von Robbie Williams, You think that I'm strong, you're wrong, noch ein bisschen weiter dichten würde, könnte sich das so anhören. You think that I'm strong, you're wrong. He was strong for me, so I'm free. Also, du denkst, ich sei stark, du bist falsch. Er war stark für mich, also bin ich frei. Ich habe mich gefragt, was würde Jesus eigentlich zu Spider-Man sagen? Also, stellt euch vor, im nächsten Spider-Man, The Amazing Spider-Man 3 oder 4, ihr geht ins Kino und ihr seht Spider-Man da irgendwie rumfliegen und er landet gerade irgendwie auf so einem LKW und rettet irgend so einen Typen, der da fast plattgedrückt wird und auf einmal dreht er sich rum und da steht Jesus. Was meint ihr, was würde Jesus zu Spider-Man sagen? Und vielleicht zu uns. Ich glaube, Jesus, wenn er der wirkliche Jesus wäre und nicht irgendeine komische Hollywood-Person, sondern der echte Jesus, dann würde er sagen, Spider-Man, du kannst deine Maske abziehen. Du brauchst nicht mehr so tun, als seist du eine bessere Version von dir selbst. Du bist gar nicht so stark, oder? Und du kannst es vor mir tun und eigentlich auch vor allen anderen. Du kannst endlich zeigen, wer du wirklich bist. Bei mir darfst du ehrlich sein, weil ich verurteile dich nicht, sondern ich möchte dich begnadigen. Zieh die Maske ab. Sei ehrlich zu dir selbst und zum Rest der Welt und zu mir. Hör auf, stark sein zu wollen, denn du bist es nicht. Sei ehrlich. Und hab keine Angst, denn ich werde dich nicht verurteilen. Ich werde dich nicht auslachen. Ich werde dich nicht fertig machen. Und ich werde dich nicht allein stehen lassen. Sondern ich habe schon längst bewiesen, dass ich für dich stark war. Und dass ich für dich all das auf mich genommen habe, was du immer abkriegst. Und ich zeige dir auch einen Weg, wie du mit dir selbst leben kannst, ohne dich auch selbstständig fertig zu machen, dir selbst Vorwürfe zu machen. Gib mir all deine Sorgen. Gib mir dein kaputtes Selbst. Gib mir deine kaputte Identität. Gib mir deine Sehnsucht nach Identität. Und ich gebe dir eine neue. Du findest in mir, in meiner Gnade und meiner Hoffnung, eine neue Identität. Hör auf dich selbst zu verlassen. Und dir selbst eine Identität zu geben, die du gar nicht bist. Finde Identität in mir. Bonhoeffers Gedicht endet nicht mit der Zeile, die ich eben gelesen habe, sondern sie geht noch eine Zeile weiter. Am Ende sagt er, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Und dann sagt er, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Ich glaube, wer diesen Punkt gefunden hat, dass er Jesus Christus vertrauen kann, das heißt eigentlich, ich glaube, dass er meine Identität werden will. Dass er mir diese neue Identität geben kann und ich es nicht mehr selber mache. Der hat, glaube ich, angefangen, irgendwie diese Spannung in über die Spider-Mans Geschichte etwas sagt, davon befreit zu werden und eine Wiedervereinigung mit dem zu erleben, der uns einen ganz anderen Wert geben kann, nämlich mit Gott. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass er in diese Welt gekommen ist, voller Leute wie Peter Parker, die ständig versuchen, besser zu sein, als sie sind und dann scheitern und irgendwie aus diesem ständigen Kreislauf nie rauskommen. Und danke, dass auch dein Wort, die Bibel, voll ist von solchen Geschichten, von Leuten, die wie Paulus, den du lange, lange beigebracht hast, dass es eben das Glaube nicht bedeutet, es ganz doll zu versuchen, und immer wieder zu scheitern, sondern dir zu vertrauen, dass du es längst für uns geschafft hast und dass wir in dir eine neue Identität finden können. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, der das für uns getan hat, der all unser Vergiftetes auf sich genommen hat, um uns eine neue Identität zu geben. Ich bitte dich, dass du uns segnest und uns hilfst, das tief zu verstehen und anzuwenden. Hilf uns, dass wir ehrlich sein können, vor uns selbst, vor dir, vor anderen Menschen und hilf uns, dass wir lernen, deine Gnade und deine Hoffnung in unser Leben zu übersetzen, und zu Menschen zu werden, die irgendwie anders sind. Und die nicht mehr Masken aufziehen, sondern die in dir stark sind. In Jesu Namen. Amen.